aufs Zimmer bringen. A15. Sehen Sie die Bilder an. Hören Sie 4 Dialoge und kombinieren Sie Bild und Text. Dialog A. Dort ist der Lift. Danke sehr. Dialog B. Bitte nach Ihnen. Danke. Dialog C. Bitte hier entlang. Danke. Dann rechts bitte. Hier geradeaus. Dialog D. So, hier ist Ihr Zimmer. Moment, ich mache Licht. Bitte treten Sie ein. Danke.